Steven Spielberg and ich möchte mich gern mit Steven Spielberg give a suggestion for a movie. Und ihm einen Film vorschlagen, den and er machen könnte. I find in Revelation 12. I think it would be a fantastic movie. Und das findet sich in Offenbarung 12 und ich glaube, der Film wird fantastisch sein. And it starts in verse 7. Beginnt mit Vers 7. Father, bless these words, we pray in Jesus' name. Vater, segne diese Worte. Darum bitten wir in Jesu Namen. And we thank you for who you are in our lives. Und wir danken dir dafür, wer du in unserem Leben bist. Amen. Amen. Verse 7, Revelation 12. Vers 7, Offenbarung 12. And there was war in heaven. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Wow. There was war in heaven. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Not just on the earth. Nicht nur auf der Erde. And there was a war in heaven. Sondern es brach ein Krieg aus im Himmel. Michael and his angels waging war with the dragon. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. And the dragon and his angels waged war. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Have you ever thought of a war in heaven? Habt ihr euch je einen Krieg im Himmel vorgestellt? Wow. Pretty intense. Sehr heftig. And we think of heaven like, you know, it's God is in control and it's all peaceful and it's just angels playing violins and stuff like that. Wenn wir uns den Himmel vorstellen, dann denken wir, Gott hat alles unter Kontrolle, alles ist friedlich, die Engel spielen auf der Geige. It doesn't say there was a misunderstanding. Aber da steht nicht, dass es da ein Missverständnis gegeben hätte. That there was an argument. Oder ein Streit. It says there was a war. Es steht da, es war Krieg, ein Kampf. Verse 8. Vers 8. And they were not strong enough. Und sie siegten nicht. And there was no longer a place found for them in heaven. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. This war has not happened yet. Dieser Krieg, der ist noch nicht passiert. This is prophecy of the future. Das ist eine Prophetie, die in der Zukunft stattfinden wird. This war starts about 3.5 years after the tribulation starts. Dieser Krieg wird ca. 3.5 Jahre nach dem Beginn der Trübsal anfangen. Tribulation is 7 years of the worst 7 years in human history. Die Trübsalzeit, das werden die schlimmsten 7 Jahre in der menschlichen Geschichte sein. In Matthew 24, verse 21. In Matthäus 24, Vers 21. Jesus said, "It is the worst time, and it's coming." Da sagte Jesus, es ist die schlimmste Zeit und sie wird kommen. Our eyes are on Israel. Unsere Augen sind auf Israel gerichtet. And something that has to happen is the temple has to be built. Und etwas, was passieren muss, ist, dass der Tempel wieder aufgebaut werden muss. This won't happen until the temple's built. Und das wird nicht passieren, bis nicht der Tempel gebaut ist. And until the temple is violated. Und bis der Tempel geschändet wird. And Israel makes a 7-year treaty. Und Israel schließt einen 7-Jahres-Pakt for another army to come into Israel and protect it. Damit eine andere Armee in Israel einzieht und Israel beschützt. And this is the army of the Antichrist. Und das ist die Armee des Antichristen. These are future events. Diese Ereignisse liegen in der Zukunft. Whether they happen in the next 5 or 10 years, ob sie in den nächsten 5 oder 10 Jahren passieren, or 50 or 200, we don't know. Oder 50 oder 200, das wissen wir nicht. The Middle East thing can drag on, we don't know. Diese Situation im Nahen Osten kann noch so weitergehen und wir wissen nicht, wie lange. Satan and his, there was no longer a place found for him. Aber ihre Stätte wurde für Satan nicht mehr gefunden. In Job chapter 1 we know that Satan has access to heaven. In Hiob Kapitel 1 da wissen wir, dass Satan Zugang zum Himmel hat. And with his angels. Mit seinen Engeln. We see it here, verse 9. Wir sehen das hier im Vers 9. And the great dragon was thrown down. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache. The serpent of old, who is called the devil. Die alte Schlange, die da heißt Teufel. And Satan. Und Satan. Who deceives the whole world. Der die ganze Welt verführt. Is that possible? Ist das möglich? Isn't there just someone somewhere who's not deceived by him? Gibt es jemanden, der nicht von ihm verführt ist? You know, somebody he forgot. Jemanden, den er vergessen hat. It says the whole world. Nein, es steht die ganze He was Welt. Thrown down to the earth and his angels were thrown down with him. Und wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. And I heard a loud voice in heaven saying. Und ich hörte eine große Stimme. Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ has come. Die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. For the accuser of the brethren. Denn der Verkläger unserer Brüder, that's us. Das sind wir. Suddenly we're in this picture. Plötzlich sind wir da mittendrin. Wait a minute. There's a war in heaven. Es gibt Krieg im Himmel. And he's called the accuser of the brethren. Und er wird der Verkläger der Brüder genannt. The accuser of our brethren was thrown down. Der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Who accuses them before our God day and night. Der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. And they overcame him because of the blood of the Lamb. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut. And because of the word of their testimony. Und durch das Wort ihres Zeugnisses. And they did not love their life even to the death. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. We see two things here. Hier sehen wir zwei Dinge. At least, and mindestens. We see a deceiver. Wir sehen den Verführer. And an accuser. Und den Verkläger. And I was thinking of those six points that I thought of yesterday. Und ich habe über diese sechs Punkte nachgedacht, die ich gestern erwähnt habe. That the devil wants to do to me and all of us. Die Satan mir antun will und uns allen. And I wondered if they would fit against or match the armor of Ephesians 6. Und ich habe mich gefragt, ob das zur Waffenrüstung von Epheser 6 passen würde. Turn to Ephesians 6 with me, please. Schlagt Epheser 6 auf, bitte. We were born into a war. Wir sind in diesen Krieg hineingeboren. And we see all the effects of it in the world today. Und wir sehen diese Auswirkungen heute in dieser Welt. Hatred and den Hass. Everything possible, wars and killing and stealing. Und alles mögliche, Kriege und Tötung und Diebstahl. This is not God's paradise. Das ist nicht das Paradies Gottes. It's the furthest thing from it. Weit davon entfernt. And yet we do enjoy life. Und trotzdem genießen wir das Leben. You know, we enjoy the mountains. Wir freuen uns an den Bergen. We enjoy food and friendship. Wir genießen das Essen. Wir freuen uns an Freundschaften. But we all recognize when we go back to the city. Aber wir wissen alle, wenn wir wieder zurück in die Stadt when we gehen, go back to work, wenn wir wieder in die Arbeit zurückgehen, go back to school, oder in die Schule, there's a war. Es gibt einen Krieg. Now look at verse 10 and then we'll just go through this. I'll just touch this tonight a little bit. Schaut euch Vers 10 an und ich möchte das heute nur ein bisschen streifen. Finally, be strong in the Lord. Schließlich seid stark im Herrn. And in the strength of his might. Und in der Macht seiner Stärke. Put on the full armor of God. Zieht an die gesamte Waffenrüstung Gottes. That you may be able to stand against the schemes of the devil. Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. This is a guy who can deceive the whole world. Das ist jemand, der die ganze Welt verführen kann. And after the millennial reign of Christ, which is 1,000 years of peace on earth, und nach der tausendjährigen Herrschaft Christi, und das wird 1,000 Jahre des Friedens sein auf der Erde. It says Satan is released for a short time. Da wird Satan für eine kurze Zeit wieder freigelassen. And he deceives the whole world again. Und er verführt wieder die ganze Welt. After Jesus reigned for 1,000 years. Nachdem Jesus 1,000 Jahre regiert hat. Do you know what the nations want to do? Wisst ihr, was die Nationen tun they wollen? All come toward Jerusalem to destroy Jerusalem. Sie ziehen alle gegen Jerusalem und wollen es zerstören. All over again. Und es beginnt wieder von vorne. They didn't do it when he was absent. Sie haben es nicht gemacht, als er weg war. But he has this power to deceive the world. Aber er hat diese Macht, die Welt zu verführen. He has the power. Er hat die Macht. To deceive us. Uns zu verführen. So we put on the whole armor of God. Deswegen legen wir die ganze Waffenrüstung Gottes an. Vers 12. For our struggle is not against flesh and blood. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Not personalities in the church. Es geht nicht um verschiedene Persönlichkeiten in der Gemeinde. Our struggle is not with each other. Unser Kampf, das ist nicht gegen die anderen. Our struggle is not against flesh and blood, but against rulers and powers, against the world forces of this darkness. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen kämpfen wir, nämlich mit den Herren der Welt. Against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Vers 13. Therefore take up the full armor of God. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. That you may be able to resist in the evil day, having done everything to stand. Damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. The Lord said to Peter, Satan has requested permission to get you. Der Herr sagte zu Petrus, Satan hat die Erlaubnis verlangt, dass er dich to sift you like sieben a piece of wheat. Wie Weizen. You know what? And Satan got it. Und Satan hat die Erlaubnis bekommen. And Peter swore up and down with every kind of, you know, maybe four-letter word, I don't know the guy. Und Petrus hat den Herrn verflucht mit allen möglichen Ausdrücken. Ich kenne ihn nicht. Ich schwöre, ich habe ihn niemals gesehen. Er hat Christus dreimal verleugnet. Because of the influence of Satan. Wegen des Einflusses Satans. Just like that. Einfach so. So kraftvoll war das. The evil day comes. Der böse Tag kommt. And I think it's this day where Satan asks God permission for me. Und ich glaube, es ist der Tag, wo Satan Erlaubnis verlangt, mich zu prüfen. Well, God, your name Elohim, is that your name? That's what they call you up here, right? Gott oder Elohim, so nennen sie dich hier oben. I got a list here. And, ich habe deine Liste. We'd like to permission. Und ich hätte gern die Erlaubnis. Because you protect your people so well. Weil du dein Volk so gut beschützt. I dare you. Ich fordere dich heraus. I dare you. Das traust du dir nicht. Take the heads away from Lebgasse 34. Du traust dir das nicht, dass du die Hecke wegnimmst von der Lebgasse 34. People just see what kind of people they really are. Und dann schauen wir mal, wie die wirklich sind. That day will come. Dieser Tag wird kommen. That day will come when he'll say, this Rob Prokop down here, he preaches like he knows something. Und er wird sagen, dieser Rob Prokop da unten, der predigt, als ob er etwas wissen würde. You put him in my hand. Lass ihn in meiner Hand. Six months. Sechs Monate. We'll just see what he has to say. Und dann schauen wir, was er dann sagt. I dare you. Ich fordere dich heraus. And God takes it up and God says, he's yours. Und Gott nimmt die Herausforderung an und sagt, er gehört dir. That church is yours. Diese Gemeinde gehört dir. 6 weeks. Für 6 Wochen. 2 months. 2 Monate. A day. Für einen week, Tag. A year. Eine Woche, ein Jahr. And it starts. Und es fängt an. The evil day. Der böse Tag. When Satan requested permission to sift us or me. Wenn Satan um Erlaubnis bittet, uns oder mich zu sieben. A little frightening, gets goosebumps down your back, you know. Es ist ein bisschen beängstigend und man kriegt Gänsehaut. But the armor of God. Es gibt die Waffenrüstung and Gottes. God would never give the permission if there was no armor. Und Gott würde die Erlaubnis nie erteilen, wenn es diese Waffenrüstung nicht gäbe. Look at verse 14. Schaut euch den Vers 14 an. Stand firm. Steht fest. I love that. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Accountability to truth. Rechenschaft der Wahrheit gegenüber. Accountability, period. Rechenschaft. Stand firm with truth. Steh fest, gegürtet in der Wahrheit. Be accountable to what the Bible says. Sei dem gegenüber verantwortlich, was die Bibel sagt. Gird yourself. This is number one in our defense. Das ist unsere größte Verteidigung. If I don't know anything else, I'm doing okay. Wenn ich sonst nichts weiß, wird's mir gut gehen. If all I got is the girdle, that I'm already doing pretty good. Wenn alles was ich habe, dieser Gürtel ist, dann geht es mir schon nicht schlecht. Everything is pulled in tight. Nothing's in the way. Weil alles fest zusammengezurrt ist und nichts im Weg ist. You can still do pretty good against him. Du kannst dich wirklich noch ziemlich gut behaupten gegen ihn. He can't deceive you. Weil er dich dann nicht verführen kann und täuschen kann. Thing. Das ist das Erste. Satan will uns täuschen und verführen. On, wenn ich den Gürtel der Wahrheit umhabe, dann kann ich nicht getäuscht werden. I thought about how he wants to deceive us, at least in those three areas, prayer, purity and in our purpose. Und er möchte uns zumindest in diesen drei Aspekten täuschen, im Gebet, in der Reinheit und in unserer Berufung, unserer Vision. To deceive me in my prayer life with God. Er möchte mich verführen in meinem Gebetsleben mit Gott. He wants to also speak to me. Er möchte auch zu mir sprechen. Hath God said, Genesis 3? Hat Gott gesagt im ersten Buch Mose 3? Did God really say this, Eve? Come on, let's think about it. Hat Gott das wirklich gesagt, Eva? Denken wir mal nach. Have you ever heard the other voice? Habt ihr jemals diese andere Stimme gehört? Have you ever been on a bridge and something says jump? Seid ihr je auf einer Brücke gestanden und etwas hat gesagt, spring? Well, that wasn't God. Und du denkst dir, das war nicht von Gott. Have you heard the other voice? Habt ihr diese andere Stimme schon gehört? Fat you are. Schau dich an, wie fett du bist. Ugly you are. Wie hässlich du bist. Nobody wants you. Dich will eh keiner. You. You think that's God? Glaubt ihr, das ist die Stimme voice. Gottes? Nein, das ist eine andere Stimme. Did God really say he was going to help you? He hasn't been around, has he? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dir hilft? Er ist ja schon lange nicht mehr bei the dir. The other voice. Die andere Stimme. John chapter 10, it's the in Johannes 10, das ist die andere Stimme. The voice of the stranger. Die Stimme des Fremden. We have to recognize it. This is another voice. Wir müssen sie erkennen, diese andere Stimme. So he wants to come in and he wants to step into my prayer time with God. Und er möchte sich einschleichen und er möchte sich hineindrängen in meine Gebetszeit mit Gott. He wants to try to imitate the voice of God. Und er versucht, die Stimme Gottes zu imitieren. And I want you to just look at 1 Timothy chapter 2. Schaut euch dem 1. Timotheus Kapitel 2 an. And I want you to look at this warning here. Und schaut euch diese Warnung an. And I don't mean anything by it culturally. Please don't take this wrong. Und ich meine das jetzt nicht kulturell und bitte fasst es nicht falsch auf. But look, this is a protection. Aber das soll als Schutz dienen. In a real war. In einem richtigen Krieg. Verse 11. Let a woman quietly receive instruction with entire submission. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. With entire accountability. Mit völliger Verantwortung und Rechenschaft. But I do not allow a woman to teach or dominate is in the Greek to dominate over a man. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie, und im Griechischen heißt es, sich über den Mann erhebe, dass sie über ihn herrscht. But to remain quiet. Sondern sie sei still. It doesn't mean like absolutely silent. It just means like relax. Just. Das heißt nicht, dass sie jetzt dauernd schweigen muss, sondern einfach nur just locker bleiben. Relax. Watch, verse 13. Vers 13. Now this is accountability to truth. Das ist die Rechenschaft der Wahrheit gegenüber. Now watch, this is not a cultural issue. He takes it right back to creation. Und das ist nicht nur nicht einfach eine kulturelle Frage, sondern er führt das bis auf die Schöpfung zurück. For it was Adam who was first created. Denn Adam wurde zuerst gemacht. And then Eve. Danach Eva. And it was not Adam who was deceived. Und Adam wurde nicht verführt. Adam was just stupid. Adam war einfach nur that's blöd. All he was. You know, das war. Look at all the women are like, yeah, that's right. Und jetzt sagen alle Frauen, ja, das stimmt. Adam was not deceived, but the woman being quite deceived. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau. Aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie hat sich zur Übertretung verführen lassen. Why? Warum? Because women are more vulnerable. Denn Frauen sind verletzlicher. It's the way God created them. They can sense things and Gott hat sie so geschaffen und sie können Dinge spüren und sie nehmen leicht Sachen wahr und auf. Also the wrong things, auch die falschen Dinge, ganz leicht. This is why it says for the woman, don't dominate the man. Deswegen steht in der Bibel, die Frau soll nicht über den Mann herrschen. I just encourage the women, be careful and be careful in this warfare. Und ich möchte die Frauen ermutigen, passt auf in diesem Krieg. You're very vulnerable in the way God created you. Ihr seid sehr verletzlich, wie Gott euch geschaffen hat. And husbands, I would encourage you to cover your wives. Und ihr Ehemänner, ich möchte euch ermuntern, dass ihr eure Frauen beschützt. Look at the way you're thinking now. Und schaut, wie ihr jetzt denkt. Use this. Don't connect dots. Also füllt nicht die leeren Zeilen aus. Have you ever seen those things that kids play with, you know, and it's like dot one, dot two, dot three, dot four, dot five? Habt ihr schon jemals dieses Kinderspiel gesehen? And they kind of go around, and then it makes like a bird. Da gibt es so Punkte und dann muss man die Punkte verbinden und dann ergibt das einen Vogel. Do you know what we do? We do that in life. Und wisst ihr, wir machen das im Leben. And we start connecting dots. Und wir fangen an, diese Punkte zu verbinden. Dot one. Punkt Nummer 1. They didn't say hi to me in the hallway. Der hat mich nicht begrüßt auf dem Gang. Dot two. They were talking to that person over there. Punkt 2. Der hat mit dem da drüben geredet. Dot three. Punkt 3. I didn't see them in the service. Ich habe ihn nicht gesehen beim Gottesdienst. Dot 4. And we start making Punkt this picture. Und wir beginnen dieses Bild zu zeichnen. My wife and I, you know, we are exposed to so many things. Meine Frau und ich, wir sind so vielen Dingen ausgesetzt. And I will say to her, und ich sag zu ihr, and to myself, and she'll und zu mir, don't connect dots. Verbinde nicht die Punkte. Please remember this. It's so bitte important euch because das. You don't know if you can connect those two things. Es ist so, weil ihr wisst nicht, ob ihr diese zwei Dinge verbinden könnt. You don't know that because that person didn't say hi to you is the reason they were in church. Du weißt ja nicht, dass weil der nicht dich begrüßt hat, das ist der nicht der Grund, dass der nicht in der Gemeinde war. What are you doing? This wie kannst du das in Verbindung bringen? Und da fängt die Täuschung an. And women do it more than men. Und die Frauen machen das mehr als die Männer. Because of the makeup. Weil sie so geschaffen so sind, wie this sie is sind. Just one thing. Das ist nur eines. Now, I want you to turn to Ephesians chapter 5. Ich möchte, dass ihr zu Epheser 5 blättert. We just need to be careful because wir müssen so aufpassen. The devil is the master deceiver. Denn Satan ist ein meisterhafter Now that's Täuscher. Right out of the Bible. Und das steht genau Those in der are not Bibel. My words. Das habe ich nicht erfunden. And if you're accountable to the truth, und wenn ihr der Wahrheit gegenüber verantwortlich your, sein wollt, your girdle nice and tight. Dann habt ihr euren Gürtel wirklich festgezogen. For, you know, kind of dann seid ihr zumindest für gewisse Kämpfe bereit. Zumindest kannst du on, you know. Dich fernhalten davon. Ich weiß, wer du bist. Ich trage meinen Gürtel. My clothes are nice and tight. Mich kriegst du nicht. Meine Waffenrüstung ist fest. Now, look at Ephesians chapter 5. Epheser 5. In terms of our purity, Satan wants to deceive us. Hinsichtlich unserer Reinheit möchte uns Satan verführen. Now look at this. Just start at verse 1 and we'll just read. Wir fangen im Vers an und wir lesen das einfach Therefore, durch. Therefore, be imitators of God. So folgt nun Gottes Beispiel. As loving children. Als die geliebten Kinder. And walk in love. Und lebt in der Liebe. Just as Christ also loved you. Wie auch Christus uns geliebt hat. And gave himself up for us. Und hat sich selbst für uns gegeben. Go to verse 3. Geht zum Vers 3. And do not let immorality or any impurity or greed even be named among you as is proper among saints. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. There must be no filthy or silly talk, auch schandbare und närrische or coarse jesting, which is like oder derbe reden. Negative sarcasm about somebody. Zum Beispiel negativer Sarkasmus über jemanden. Which are not fitting, but rather giving of thanks. Stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. So something, there it is again, giving thanks. Und da ist sie wieder, die Danksagung. It's our protection. Sie ist unser Schutz. Look at verse 5. Vers 5. For you know with certainty, denn das sollt ihr wissen, that no immoral or impure person or covetous man who is, by the way, an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Gott Götzendiener, ein Erbteil haben wird im Reich Christi. Und jetzt Vers 6, unser Vers. No one deceive you with empty words. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. For because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Therefore do not be partakers with them. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. And it goes on and on. Und so weiter und so fort. You can read that at home. Ihr könnt das zu Hause lesen. Wow, like wow. We can be deceived in our prayer lives. Wir können verführt werden in unserem Gebetsleben. There have been how many women who have said God has told me to leave my husband? Ich habe schon von vielen Frauen gehört, dass sie gesagt haben, Gott hat mir gesagt, ich soll meinen Mann verlassen. How many men have said God has told me to leave my wife? Wie viele Männer haben gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll meine Frau verlassen? Which God? Welcher Gott? In the God of this world? Meinst du den Gott dieser Welt? You think that God would say something in contradiction to his constitution? Never. Glaubst du, dass Gott etwas sagt, was im Widerspruch zu seiner Verfassung steht? Niemals. Whose voice did they hear? Welche Stimme? Wessen Stimme haben sie gehört? Nicht Gottes Stimme. So Satan wants to deceive us. Satan möchte uns verführen. By speaking to us in the name of God. Indem er zu uns spricht im Namen Gottes. That's why you don't have a prayer life without a Bible. Deswegen sollst du die Bibel immer hineinnehmen in dein Gebetsleben. My prayer life is interwoven with the scripture. Mein Gebetsleben ist ganz eng verbunden mit der Schrift. And as I pray the scripture. Und wenn ich bete, dann bete ich Schrift. And I'm safe from deception. Und dann bin ich sicher vor Täuschung. Impurity. Unreinheit. Don't let anyone deceive you. Lass dich von niemandem verführen Because und täuschen. Because of it, the wrath of God comes upon men. Deswegen kommt der Zorn Gottes über die Menschen. And just the third one, 2 Timothy chapter 3. Und das dritte im 2. Timotheus 3. This is still with just the girdle. Das war alles noch in Bezug auf den Gürtel. I'm just applying it to those three areas that we are making a hard commitment to. Und ich möchte das jetzt nur auf diese drei Bereiche anwenden, in denen wir uns verpflichtet haben mit unserem Herzen. 2 Timothy chapter 3. 2. Timotheus, Kapitel 3. Starting with verse 10. Beginnend mit dem Vers 10. Let's apply this to our purpose. Wenden wir das auf unsere Bestimmung an. But you follow my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, and perseverance. Du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld. Look at verse 12. Vers 12. And indeed all who desire to live godly, that's our purpose, to live godly. Und alle, die fromm leben wollen, das ist unsere Vision. To live it out. Gottesfürchtig zu leben. Take it to the hospital, take it to the job, take it to the school. Dass wir das im Alltag umsetzen, dass du das ins Spital hineinnimmst und in die Schule. Everyone who desires to do this, jeder, der das tun will, in Christ Jesus will be persecuted. In Christus Jesus muss Verfolgung leiden. But evil men and imposters will proceed from bad to worse. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird sie je länger, desto ärger. Deceiving and being deceived. Sie verführen und werden verführt. See, there's deceivers and then there's those who are deceiving, but they don't even know they're deceived. Es gibt Verführer und es gibt diejenigen, die Verführer, ohne zu wissen, dass sie selbst verführt worden sind. Da gibt es diejenigen, die es ganz bewusst tun und diejenigen, die nicht wissen, was mit ihnen geschieht. The arrogant and the ignorant. Die Arroganten und die Unwissenden. Now look at this. This is so great. Look at verse 14. Vers 14. However, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. It's talking about the Apostle Paul. Und damit bin jetzt nicht ich gemeint, sondern der Apostel Paulus. We're learning this from an apostle. Wir lernen das vom Apostel. Verse 15. In that from childhood you have known the sacred writings. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Which are also able to give you wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus. Die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Two more verses. Noch zwei Verse. All Scripture. Denn alle Schrift is inspired by God. Von Gott eingegeben. And profitable for teaching, for reproof, for correction. Ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung. It holds you accountable. Es verlangt von All dir, dass du Rechenschaft ablegst. Alle Schrift ist gegeben, damit wir Rechenschaft ablegen. For training in righteousness. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. And our last verse, und unser letzter Vers. That the man of God may be adequate, and woman of God, of course, dass der Mann Gottes und natürlich auch die Frau Gottes vollkommen sein. Adequate, equipped for every good work. Zu jedem guten Werk geschickt. That's our purpose. Das ist unsere Vision. And Satan wants to stop those three. Und Satan möchte diese drei verhindern. He has deceived the whole world. Er hat die ganze Welt verführt. He can deceive me so fast. Und er kann mich so schnell And verführen. Don't we all experience that during the day where we just feel like, wow, what was that all about? Und erfahren wir das alle nicht und wir denken uns, was war denn das jetzt? We find ourselves of another spirit. Und wir stellen fest, dass wir einen anderen Geist haben. A horsefly landed on me. Eine Bremse ist gerade auf mir gelandet. And like Jesus said in Luke 9, you don't know what spirit you're of. Und wie Jesus in Lukas 9 gesagt hat, ihr wisst nicht, in welchem Geist ihr seid. Yeah, you're right. Stimmt. It's interesting, you know, when I showed a little clip to eat the bug, remember that thing? Erinnert euch, wie ich diesen Videoclip gezeigt habe, wie das Mädchen diese Gottesanbeterin gegessen hat. Jemand hat sich darüber aufgeregt und ich habe mich dann über den aufgeregt. Und er hat gesagt, ich bin da jetzt wirklich beleidigt und ich habe gesagt, ich bin auch beleidigt. What's wrong with eating a bug? Come on. Was ist da falsch daran, dass man so ein Ungeziefer ist? Wait a minute. Now what's wrong with me? Was ist falsch an mir? And then I got that little email from the board, like. Und dann habe ich vom Vorstand diese kleine E-Mail gekriegt. Insensitivity. Okay. Okay. Unsensibilität. Come to my senses here. Okay. Okay, right. Ich bin wieder bei Sinnen. Stand corrected. Und ich lasse mich korrigieren. I'm in a different culture and I was insensitive. Ich bin hier in einem anderen Kulturkreis. I eat bugs, I will not eat them in Austria. Unsensibel. Und ich esse das Ungeziefer, aber nicht hier in Österreich. I think I would eat that thing for 100 bucks, really. Maybe not. No, 100 is too small. 500. I'd eat it for 500 bucks. Ich habe noch nicht sowas gefunden. I'd eat it for 300. It'd be fine. I could go for 300 bucks. I could go to Greece on a cheap flight. Anyway. Tomorrow we'll go into the rest, and it's too late tonight. Also morgen werden wir das weiter damit weitermachen. Tomorrow we'll talk about the breastplate of righteousness. Und morgen werden wir über den Brustpanzer der Gerechtigkeit sprechen. And how the devil wants to accuse us and discredit us. Und wie der Teufel uns beschuldigen will, anklagen und diskreditieren. But God has given us a breastplate of righteousness. Aber Gott hat uns einen Brustpanzer der Gerechtigkeit gegeben. Let's pray. Beten wir. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. Thank you for giving us armor. Danke, dass du uns die Waffenrüstung gegeben hast, damit wir feststehen können. Thank you for the men who died to give us these Bibles. Danke für die Männer, die gestorben sind, damit wir diese Bibeln haben können. Those that were burned at the stake. Für die am Scheiterhaufen verbrannt wurden. Because they translated the Bible. Weil sie die Bibel übersetzt haben. Those who were hunted down. Für die, die gehetzt wurden und gejagt wurden wie Verbrecher und ins Gefängnis geworfen. Because they wanted to give us a Bible. Weil sie wollten, dass wir die Bibel haben. So we thank you today that we have Bibles. Und wir danken dir heute, dass wir eine Bibel haben. Was für ein unglaubliches Geschenk von dir. Help us to hide it in our hearts. Hilf uns, dass wir das Wort in unserem Herzen and verbergen. To gird ourselves with truth. Und dass wir uns mit der Wahrheit umgürten. So that we can stand damit wir bestehen können. Against the wiles of the devil. Gegen die Listen des Satans. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.